Hannoveraner, seid ihr alle beisammen. Ihr lustigen Hannoveraner, seid ihr alle beisammen. Also lasst uns fahren mit Fuß und mit Magen auf unserem Bahnhof. Thank you.